Tropfen auf dem Glas, möchte dein Gesicht berühren. Was für schöne Augen du hast, kenne dich ein halbes Jahr schon, hab dich vorher nie gesehen, weiß doch alles aus deinem Leben. Was du erzählt hast, konnte ich gut verstehen. Denk an dich, sieh das Telefon. Warum rufst du mich nicht an? Kein Brief, kein Telegramm von dir. Du bist nicht hier und ich habe nur die Zeit. Zeit, die nicht sagen kann, dass ich dich brauche, weil ich dich liebe. Steh am Fenster und seh in den Regen, zähl die Tropfen auf. Dreh mich um und du stehst vor mir. Dein Gesicht ist noch ganz nass. Konntest nicht eher bei mir sein. Nimm dich in den Arm. Wir sehen aus dem Fenster, wir sind allein. Du bist bei mir.